Göttter, dieses ist ein Bild von Sachsens Kurprinz Friedrichs Jugend, der muntern Jahre lauf weckt die Verwunderung schon jetzt und auf. So manche Tugend, so manche Tugend, schaut, wie das treue Land mit Heulen angefüllt, da es den Flug des jungen Adler sieht, da es den Schmuck der Raute sieht und da sein hoffnungsvoller Prinz der allgemeinen Heule blüht. Ihr Singen des Erfreuens.